Bitte beachten Sie beim Konsum des folgenden Podcasts, dass er folgende Dinge enthält. Erstens Hinweise, mindestens 10. Diese sollten von interessanter Natur sein. Zudem sollte es um eine Person gehen, die nicht mehr unter uns weilt und auch ein interessantes Leben geführt hat oder zumindest für interessante Faktenlagen gesorgt. Bitte bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Okay, es ist schon spät. Es ist schon sehr spät. Ja. Ihr Arzt? Großartig. Wir sollten noch als Regel mit aufnehmen, dass wir die 10 Hinweise nicht mehr selber schreiben. So, ich habe nämlich schon wieder einen vorbereitet bekommen und das finde ich famos. Warum kriegst du eigentlich du alle zugeschickt? Ich habe keine Ahnung. Ja, dann verteilt die mal ein bisschen gleichmäßig. Auf Dominik und mich. Ja. Ich finde es ganz gut, wenn ich vorlesen darf, dann ist es schon nicht so peinlich für mich, weil auch bei dem hätte ich mich wieder sehr, sehr, sehr schwer getan. Ja, ja und guck, du schreibst ja schon die ganzen 8 Folgen, was ja völliger Irrsinn ist. Das kann man jetzt sehen, wie man möchte. Ja, aber bitte als Schließmensch. Schießen Sie los. Piff, paff. Ich wurde am 26. Januar 1918 geboren und starb am 25. Dezember 1989. 1989? Jo. Am ersten Weihnachtsfeiertag. Oh. Nach 4 Jahren Grundschule zog ich zu meinen Verwandten in die Hauptstadt, um eine Schuhmacherausbildung zu machen. Dann wurde ich Rennfahrer. Nein, Quatsch. Oh Mann. Nee. Mit 15 wurde ich zum ersten Mal verhaftet. Mit 16 zum zweiten Mal. Unter polizeilicher Begleitung wurde ich zu meinen Eltern in meinen Heimatort zurückgefahren. In meiner Polizeiakte war seitdem zu lesen, ich sei ein gefährlicher Agitator. Mit 18 wurde ich dann ein weiteres Mal verhaftet und zu 2 Jahren Haft verurteilt. Boah. Ach du liebe Zeit, was ist denn da los? Ich finde gefährlicher Agitator, das ist auch wieder so eine Bezeichnung für eine Visitenkarte. Du brauchst ja neue Visitenkarten. Den Dominik hört man nur leise stöhnen. Ich habe gerade überlegt, ob ich das sage, aber ja, ich sage es. Ich habe jemanden neulich entdeckt, der sich selber als Futurist bezeichnet. Als Futurist. Wow. Und dann hat irgendjemand gesagt, dass aus den Futuristen irgendwie eine ganz komische Bewegung herausgegangen ist. So wie die Nazis oder sowas. Da habe ich mich gefragt, ob Person A, also Person 1, wusste, also ob das stimmt. So, keine Ahnung, dass halt irgendwie, keine Ahnung, 1930 die Futuristen dann zu so und so wurden. Und ob das, wenn dem so ist, ob das quasi Person A auch bekannt ist. Egal, es ist schon spät. Boah, es ist echt schwer, dir zu folgen. Aber folgt doch lieber mir in Hinweis Nummer 4. Weder meine Feinde noch meine Freunde hätten je gedacht, dass meine Karriere eine solche Wendung nehmen würde. Ich war ungebildet, stotterte, war nur 1,68 Meter groß, konnte nicht frei reden und war miserabel im Umgang mit Menschen. Trotzdem stieg ich innerhalb von wenigen Jahren zum politischen Führer meines Landes auf. Zwar saß ich 1944 noch in Haft, aber bereits 1953 war ich stellvertretender Verteidigungsminister und 1967 Vorsitzender des Staatsrates und Parteivorsitzender und erster Sekretär und Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Wow. Was geht denn? Was geht ab? Das ist ja Wobei an der Stelle die Frage vielleicht auch erlaubt ist, wo geht ab? Ja. Das ist natürlich die große Frage. Ne? Das könnte natürlich irgendein kleines, unbedeutendes Land. Oh Mann. Ich wollte gerade sagen, es könnte eine Bananenrepublik sein, aber. Falls wir Hörer aus dem Saarland haben, das tut mir leid. Naja, aber es kann ja kein bekanntes Land sein. Sonst wüssten wir es ja. Steile These. Ja gut, aber du weißt ja auch nicht, wie lange er das war, ne? Es gibt ja manchmal auch so Gestalten, die sowas so ganz, ganz kurz nur sind und dann. Interessanter Punkt, das hat er sich auch gefragt, deswegen Hinweis Nummer 5. Ich litt bereits früh unter Verfolgungswahn und ergriff Maßnahmen, um mich zu schützen. Auf meinen Reisen war stets ein Vorkoster dabei. Ich trug generell einen Rollkragenpulli aus Angst vor Infektionen. Auf Auslandsreisen aß ich nur Essen aus meiner Heimat. Dies wurde mir in eingeschweißten Containern hinterhergeschickt. Aus Angst, dass meine Kleider beim Waschen. Ja, es wird noch besser. Aus Angst, dass meine Kleider beim Waschen mit Kontaktgift vergiftet wurden, trug ich jeden Tag frisch geschneiderte Kleidung. Für diese Kleidung wurde eine eigene Schneiderei eingerichtet. Somit trug ich in meinem Leben wohl über 10.000 verschiedene Hemden. Das ist mal eine amtliche Paranoia. Ja, vor allem, das klingt jetzt wirklich nach so einer Persönlichkeit, wie ich sie neulich ja auch rausgezogen habe. Dass du halt sagst, es ist so ein Staatsoberhaupt oder jemand, der sehr oben mit dabei ist von so einem eher militärisch, sehr zentralistisch geführten Land. Hast du da konkrete Ideen? Möchtest du einen Tipp abgeben? Pff, schwierig, gibt es natürlich sehr viele, ne? Aber es gibt nicht viele, die so oft geehrt wurden, denn sechstens. Ceausescu? Nee. Tatsächlich, nicht. Dominik. Was? Sehr gut, ich bin stolz auf dich. Dankeschön, endlich mal jemand. Ja, sehr gut. Vorname? Nikolai. Ja. Irgendwie. Wirklich? Nicht schlecht. Ob ich den erraten hätte. Ja. Wirklich nicht. Ah, das mit den Anzügen war mir echt neu. Und auch, dass dass der da eher so ein bisschen eine interessante Jugend hatte, ist abgefahren. Aber erzähl doch mal die restlichen Hinweise, da kommt ja garantiert noch was Spannendes. Ja, unbedingt. Während meiner Laufbahn erhielt ich über 30 internationale Ehrungen, Orden und Anerkennungen. Darunter waren Bundesverdienstkreuz, Karl-Marx-Orden, Knight Grand Cross of the Most Honorable Order of the Bath, wow. Lenin-Orden und Honorary of the, yeah. Was? Auf the Bus. Auf the Bus. Mehr Bus. Auf the Bath. Lenin-Orden und Honorary Degrees from the University of North Korea. Aber das ist ja schon sehr interessant, ne? Weil du sehr stark westliche, wie auch sehr stark, ja, damals eben Sowjet- bzw. Sowjetnahe Institutionen hast, die dich ehren. Das ist ja eher was offensichtlich dann sehr versöhnlich darauf hinweist. Ja, ne? Aber die Frage, wie viel davon auch wirklich stimmt. So. Das ist ja bei so Diktatoren immer irgendwie so ein bisschen die Frage. Ja klar, und es ist doch auch immer der alte Hut, wenn du einen Preis bekommst, sagt es ja oft gar nicht so viel über die Person aus, die den Preis bekommt, sondern viel eher, welche Institution sich da herausstellt, naja, beziehungsweise verkündet, einen Preis vergeben zu können. Ne? Ja. Nach meinem Asienbesuch im Jahr 1971 war ich tief beeindruckt von Kim Il-sung und Mao Zedong und deren Politik. Ich beschloss, meinen Vorbildern nachzueifern und installierte einen Personenkult um mich. Bald schon ließ ich mich Führer nennen. Im Land wurden goldene Statuen von mir aufgestellt. Ja. Dichter und Autoren wurden beauftragt, Werke über mich zu verfassen, die dann an Schulen und zu öffentlichen Anlässen vorgetragen wurden. Der Geheimdienst meines Landes wurde nationalistisch gesäubert. Dieser Geheimdienst wurde dann mit allen nötigen Rechten ausgestattet, um meine ambitionierten Pläne durchzuführen. Schätzungsweise ist er für den Tod von 200.000 Menschen verantwortlich. Insgesamt wird von bis zu 500.000 Toten gesprochen, die durch meine Politik ums Leben kamen. Wow. Nicht so geil. Nicht so geil. Ich meine, so groß ist Rumänien auch nicht, ne? Ja. Ja, der hat auch ein, wie mancher denken möchte, verdientes Ende genommen. Da gehst du garantiert noch drauf ein. Schauen wir mal. Die von mir aufgebaute Diktatur währte bis Ende 1989 und gehörte zu den brutalsten in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg. Trotzdem war ich lange Zeit im Ausland sehr beliebt. Viele Würdenträger, wie zum Beispiel Jimmy Carter, hatten Bilder von mir in ihrem Büro hängen, obwohl bekannt war, wie es in meinem Land aussieht. Wow. Das ist schon auch ziemlich krass. Vielleicht muss ich das mit den Orden doch nochmal überdenken. Ach du liebe Zeit, ey. Meine letzte Rede hielt ich am 21. Dezember 1989. Diese Rede war ein ziemliches Desaster. Also da steht hier noch ein Zitat, das habe ich nicht ganz auseinanderklamüsig gekriegt. Aber im Großen und Ganzen hat er da angefangen zu reden und die Menschen sind dann irgendwie durchgedreht und haben ihn immer wieder unterbrochen und haben dann irgendwie angefangen, hier Stimmung gegen ihn zu machen. Und darauf ist das Ganze dann irgendwann total eskaliert. Ja, und ist er dann dabei gestorben, oder? Nee, er ist nicht dabei gestorben. Er wurde dann kurz danach verhaftet, das kommt jetzt gleich noch. Okay. Nee, okay, seine Hinrichtung kommt noch. Er wurde kurz danach eben verhaftet und da ja dann Weihnachten war, wurde er auch relativ schnell dann irgendwie vor ein Militärgericht gestellt. So. Moment, gerade weil da Weihnachten war? Nee, aber da geht man ja dann schnell mal einen direkten Weg und macht nicht irgendwie, da hat er nicht. Da gibt es Präsent und einen Baum. Nee, da haben wir keine offiziellen Ämter und Gerichte, Ahnung. Ist ja da alles nicht in Betrieb. Ja gut, ich wollte sagen, halt schnell ein Militärgericht. Ich wollte gerade sagen, ich meine, wenn der Typ halt einfach alles entkernt und auf sich übertragen hat, dann gibt es natürlich irgendwie keinen Apparat mehr, der dich... Kommt natürlich auch noch dazu, ja. Aber zehntens noch, ich wurde am 25. Dezember nach mehreren Wochen Revolution, Massenpanik, Hinrichtungen und Selbstmorden von Regierungsmitgliedern nach einer 90-minütigen Gerichtsverhandlung hingerichtet. Da die Unruhen nach meinem Tod weitergingen, wurde am 27. Dezember das Video dieser Hinrichtung ausgestrahlt. Das Volk beruhigte sich innerhalb von Stunden und die Revolution in Rumänien endet. Boah, ach du liebe Zeit. Ach du liebe Zeit. He had it coming, was ich so im Gedächtnis habe. Ja, ich glaube, das kann man so ganz gut auf den Punkt bringen. Also es gibt wohl noch so... Mega groß, also der ist für mich ganz, ganz stark verbunden mit Nachrichtensendung in den späten 80ern, dass der ganz oft genannt worden ist damals. Ja. Ich meine, ich war jetzt damals noch nicht so alt oder so, aber der Name ist hängen geblieben. Es geht wohl auch noch die Theorie rum, dass seine Hinrichtung, diese Videohinrichtung, dass die gefälscht ist. Also vielleicht lebt er noch. Wer weiß. Vielleicht hört er uns zu. Vielleicht hört er zu. Vielleicht ist er ein großer Fan dieses Podcasts. Man braucht für immer noch neue Klamotten, total unpraktisch. Ja, das ist ein bisschen auffällig so. Wenn du so einen Lebensstil hast, den kannst du, glaube ich, heimlich nicht so gut pflegen. Also vielen Dank, Eduard. Und vielen Dank, Dominik, der das hier so ratzfatz den Eduard Bam-a-Lam erraten hat. Ding dong. Ding dong. Na dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.